Ja, wir sind ja mittendrin in der Predigtreihe Bring deine Freunde zu Jesus. Und das ist heute immerhin schon der 5. Teil. Wie geht es euch? Seid ihr ermutigt durch diese Reihe? Dran am Gebet für eure Freunde durch diese kleinen VIP-Karten? Es würde mich nicht wundern, wenn tatsächlich dadurch etwas passiert. Ihr müsst damit rechnen. Heute, ich verbreite die gute Nachricht von Christus erzählend. Ich weiß noch, wie es damals war, als ich nach meiner Bekehrung so hilflos war und doch erzählen sollte von der Hoffnung, die ich gefunden hatte. Unser damaliger Jugendpastor hat sehr darauf gedrängt, sehr zeitnah nach der Entscheidung für Jesus davon zu berichten, und das war gut so. Wir jungen Leute haben etwas gemacht, was heute völlig aus der Mode gekommen ist. Wir haben unsere Geschichte wörtlich aufgeschrieben. Das Tolle ist, ich habe sie noch. Es war 1962. Um sie jederzeit eben wieder erzählen zu können, denn sonst, ohne Übung, wirst du auch heute, wenn du schon lange Christ bist, deinen Mund vielleicht nicht aufkriegen. Dann kommen die Stresssituationen, dann kommt dieses, ich hab's ja versucht, mein erstes Mal erzählt und mittendrin wusste ich nicht mehr weiter. Dann hast du dumm rumgestammelt und gedacht, das passiert mir nicht mehr. Gibt es zwei Möglichkeiten, entweder du hältst für immer den Mund und sagst nie etwas, oder aber du gehst in die andere Richtung und sagst, ich will es üben, ich will es lernen. Kennt ihr solche Erlebnisse und Gedanken auch? Das wäre alles sehr natürlich, das ist menschlich. Und dennoch hoffe ich, du gibst nicht auf. Warum? Weil du, wenn du Christ bist, was zu erzählen hast. Der Apostel Paulus hat dazu in seinem Brief an die Römer, die ja damals schon das gleiche Thema beschäftigte, Folgendes geschrieben. Wie aber sollen die Menschen zu Gott beten, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen sie zum Glauben kommen, wenn sie noch nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn ihnen niemand die Botschaft verkündet? Vielleicht bist du ja auch heute Morgen zum ersten Mal hier und fragst dich, mich würde es einfach mal freuen zu erfahren, was für eine Hoffnung diese Christen wirklich haben, was es wirklich ausmacht, Christ zu sein. Irgendwie sind diese Typen ja hier so ganz anders, aber da ist doch etwas, was die haben, was ich nicht habe. Ich nehme das immer nur so diffus wahr. Die beten an. Ein Begriff, mit dem ich vielleicht gar nichts anfangen kann. Die machen vielleicht dann dabei auch noch so komische Handbewegungen und dann falten sie auch noch ihre Finger und senken den Kopf und schließen die Augen und schlafen trotzdem nicht ein. Ja, das sind alles Dinge für Menschen, die das erste Mal hier sind, die durchaus fremd wirken können. Aber was steckt wirklich dahinter? Was glauben die eigentlich, die jeden Sonntagmorgen hier sind? Und ich hoffe, du traust dich, diese Frage zu stellen, weil sie so existenziell ist. Dann bist du hier richtig, wenn du genau diese Frage hast. Heute Morgen geht es konkret um die Verwendung von unseren Geschichten in den Gesprächen mit unseren Freunden. Das Evangelium weitersagen heißt zuerst einmal vom Evangelium her, also von der Botschaft her zu leben. Von daher ist die gute Nachricht weitersagen nicht etwas, was anstrengend ist, sondern etwas, was ganz einfach aus Jesus herauskommt. Jesus sagte kurz bevor er aufgefahren ist in den Himmel in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Als Christen sind wir nie allein. Wo wir sind, ist der Heilige Geist, den wir empfangen haben, und mit ihm die Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind, dass uns vergeben wurde, dass wir in Christus Jesus ewiges Leben haben. Und im Heiligen Geist ist uns auch die Kraft für das, was Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, von uns will. Christsein ist keine Religion, sondern Leben an der Hand Gottes. Und der rüstet uns zu dem aus, was er selber durch uns tun will. Das ist entspannend und spannend. Die Frage ist, glaubst du das? Vertraust du darauf? Du hast als Christ diese Grundausrüstung erhalten für alles, was Jesus von dir möchte. Du hast den Heiligen Geist, du bist nicht allein hier, hier und jetzt. Das führt zum zweiten Teil des Verses, der in der Apostelgeschichte ja weitergeht. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und Schneverdingen und bis an das Ende der Erde. Wir müssen das ganz fest anpacken, ganz praktisch nehmen. Jesus sagt auch, ihr werdet meine Zeugen sein. Er sagt nicht, ihr könntet, wenn ihr Lust habt. Oder er sagt auch nicht, ich würde mich sehr freuen, wenn. Nein, er sagt, ihr werdet. Er sagt auch nicht, ihr solltet meine Zeugen sein. Ihr werdet meine Zeugen sein. Jesus benutzt kein Konjunktiv. Ihr werdet, das gilt für jeden Christen. Wir sollen also Zeugen sein, also bezeugen, was wir erlebt haben. Dazu hat Jesus uns aufgerufen. Zeugenaussagen über unseren Glauben sind jetzt allerdings keine Gerichtszeugenaussagen, sondern das sind einfach die Geschichten, die wir mit Jesus erlebt haben. Jeder Einzelne, die sind wunderschön und jede Geschichte ist einzigartig, weil die Geschichte, die ich erlebt habe, in jedem Fall anders ist als deine und als deine Geschichte. Jeder von uns hat seine ganz eigene Geschichte. Wenn du Christ bist, kannst du bezeugen, wie du zum Glauben gekommen bist. Wie war das? Erzähl mal. Einfach und vollständig wahrheitsgetreu. Da ist zuerst eine Grundüberzeugung, eine Grundhaltung, nämlich ich bin befähigt, ich habe den Heiligen Geist und ich habe etwas erlebt und bin von daher bereit zu erzählen. Wenn du dazu ja sagst, kommt der eine oder andere ganz schnell an dem Punkt, dass er sich fragt, ja, was habe ich denn schon erlebt? Was kann ich denn überhaupt erzählen? Was kann ich denn erzählen? Meine Geschichte ist ja nicht besonders sensationell. Da hat sich in meiner Geschichte ja gar nichts Dramatisches abgespielt. Wahrscheinlich das Wichtigste, was einem einmal klar werden muss, ist der Punkt, meine Geschichte ist nicht deswegen so schön, weil sie so spektakulär ist, sondern sie ist deshalb so schön, weil sie Teil der umfassenden Geschichte Gottes in dieser Welt ist. Das ist der Unterschied. Und diese Geschichte Gottes mit dieser Welt ist die beste Geschichte, die du je erzählen kannst. Die je erzählt wurde, deine und meine kleine Geschichte ist ein kleiner, aber wichtiger Teil seiner Geschichte mit dieser Erde. Deshalb ist deine und meine Geschichte wichtig. Sie zeigt etwas von der Schönheit und Gottes Liebe des Vaters unseres Herrn Jesus Christus. Das Evangelium sagt aus, in Christus sind wir sündiger, als wir je geglaubt haben. Aber wir sind auch je mehr geliebt, als wir je zu hoffen gewagt haben. Und diese Kraft, diese Liebe, die gilt für alle. Die gilt heute Morgen für dich, für mich, für alle. Einen Weg, anderen Menschen die Liebe Gottes zu bringen, sind die Geschichten, die wir immer selber erlebt haben. Erfahrungsberichte mit Gott. Und sie sind nicht schön, weil wir das immer so empfinden, sondern weil sie die Vielfalt der Schönheit Gottes bezeugen. Darf ich dich mal fragen, welche Geschichten von Christen haben dich besonders geprägt oder fasziniert? In Büchern kann man ganz viele nachlesen. Nachdem ich zum Glauben gekommen war, habe ich das Buch »Das Kreuz und die Messerhelden« von David Wilkerson gelesen. Das ist die Geschichte von Nicky Cruz, ein Gangsterboss in New York, der als Jugendlicher von Puerto Rico nach New York kam. Dort leitete Nicky Cruz eine der gefährlichsten Jugendbanden, die es damals gab. Er war der Anführer, hat Menschen umgebracht und irgendwann ist ihm einer begegnet, der Zeuge von Jesus war. Und dieser Zeuge sagte ihm, Du kannst mich umbringen, du kannst mich erschießen, du kannst alles mit mir machen, du kannst mich zerstückeln. Aber jedes einzelne Stück Fleisch wird dir immer zurufen, Jesus liebt dich, Jesus liebt dich, Jesus liebt dich. Das hat diesen Niki unheimlich getroffen und so kam er dann in die Kirche von David Wilkerson gemeinsam mit 75 anderen Bandenmitgliedern, alle bewaffnet mit Messern und Revolvern. Und dann hörte Niki zum ersten Mal von der Liebe Jesu, von der Hoffnung, die auch ihm galt. Auch für ihn, der von allen verlassen war, den seine Mutter nie gewollt hatte. Und er hörte vom Kreuz und er hörte von der Liebe Jesu und am Ende der Predigt übergab Nico sein Leben Jesus gemeinsam mit etlichen anderen Schwerverbrechern. Als ich das damals las, da hat es mich gepackt. Es war einfach eine so gewaltige Geschichte der Liebe und der Kraft Gottes. Es hat mich so ermutigt, weil es mir gezeigt hat, dass Jesus wirklich jeden Menschen heilen und retten und erneuern kann. Und als Jugendliche haben wir in den Gängevierteln in Hamburg am Sonntagnachmittag diese Geschichten den vielen herumstrolchenden Kindern erzählt. Die Kraft von Geschichten. Deine Geschichte ist genauso wichtig wie die Geschichte von Niki Kuhn, weil du mit deiner Geschichte deinen Freunden viel näher bist. Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, gebraucht eben ganz normale Menschen, um ganz normale Menschen zu erretten und zu erreichen. Und wir müssen lernen, sie zu erzählen. Wir müssen sie abrufbereit haben und zu glauben, dass Gott deine Geschichte gebrauchen möchte. Behalt deine Geschichte also nicht für dich. Du hast etwas erlebt. Und an dieser Stelle möchte ich einmal zurückblicken. Vor 3 Wochen am Sonntag. Habt ihr es noch drauf? SDS? Die 3 großen Buchstaben SDS, sei du selbst. Jeder hat seinen eigenen Stil, seine Eigenart, mit anderen gut zurechtzukommen. Aber immer sei du selbst. Wir haben das an diesen verschiedenen Öffnern für verschlossene Gegenstände deutlich gemacht. Auch der intellektuelle Paulus hat seine Geschichte. Er kam immer wieder in Situationen, wo er sich überlegen musste, wie sag ich es? Er wollte nicht einfach drauf losreden, er wollte nicht argumentieren oder Recht haben, er wollte Menschen gewinnen und deshalb betete er viel, Herr, öffne mir die Tür, dass ich dein Evangelium weitersagen kann. Und so können ja auch wir beten, Herr, gib mir heute die Gelegenheit, dein Wort weiterzusagen, gib mir heute die Möglichkeit einer offenen Tür. Aber denk dran, das könnte passieren. Da öffnet sich eine Tür. Also, was ist seine Methode oder was ist deine Methode? Auf der einen Seite gibt es die vielen Stile, die jeder von uns hat. Zum anderen hat jeder von uns ein anderes Umfeld und eigene Vorlieben, eigene Eigenschaften, eigene Hobbys oder Aktivitäten. Er hat seinen Bereich, ich sage mal sein Haus, in dem er lebt. Und wie sich das wirklich darstellt, sehen wir in einem kleinen Videoclip, der ein bisschen karikativ ist. Die Bibel betont die zentrale Bedeutung des eigenen Umfeldes. Sie hat dafür einen Begriff, Oikos. Oikos ist das griechische Wort für Haus und meint damit das gesamte soziale Umfeld eines Menschen. Also die Leute um einen herum, die man mag oder mögen müsste. Werfen wir dazu einen Blick in die Bibel. Da ist der kleine Mann auf dem Baum, Zachäus. Nach seiner Bekehrung betont Jesus die besondere Bedeutung seines Oikos. Man fragt sich, wie das wohl aussah. Zöllner, Sünder, Wegelagerer, Aber Jesus wendet sich an Zachäus und sagt, heute ist ein großer Tag für dich und deine Familie. Dein Oikos. Denn Gott hat euch heute als seine Kinder angenommen. Als Andreas sich für Jesus entschied, hörte er davon sofort sein Oikos. Er trifft seinen Bruder Simon. Und anstatt ihn mal eine auf die 12 zu geben, was Brüder ja so machen, berichtet er ihm: Wir haben Christus gefunden, den von Gott versprochenen Retter. Klingt komisch, war aber so. Da gibt es auch noch einen Zöllner Levi. Als er wusste, dass Jesus ihn besuchen würde, überraschte er diesen mit einer riesen Hänger-Supersause. Alle seine Kollegen, Freunde waren bei ihm versammelt. Und das Lustige? Gerade auch die Menschen mit schlechtem Ruf. Denn diese waren sein Oikos, die von Jesus hören sollten. Zum Abschied schenkte Levi ihm dann noch eine Jeans. Ach nee, das war glaub etwas anderes. Das natürliche Umfeld der Menschen in der Bibel hat es immer erfahren, wenn Jesus in ihr Leben trat. Und seien wir mal ehrlich, über Jesus mit Freunden und Familie zu reden, ist schon netter, als darüber zu diskutieren, wer den Abwasch macht. Ja, dein Umfeld, dein Zuhause auf Griechisch Oikos. Ich hoffe, dass man mich ohne Mikrofon versteht. Ja. Das Bild kommt. Da ist es, da ist der Oikos. Das ist dein Zuhause. Hier in der Mitte trage doch einfach mal deinen Namen ein. Ja, in der Mitte, da bist du. Und dann hast du in deinem ganzen Zuhause zunächst einmal deine Familie und du hast deine Nachbarn. Ob es dir passt oder nicht, du hast Familie und du hast Nachbarn. Und dann hast du natürlich auch Freunde. Die du gern hast, das sind immer Freunde. Die Nachbarn muss man nicht unbedingt gern haben und in der Familie ist auch nicht immer alles Gold, was glänzt. Aber hier hast du dann auch noch deine Freizeit. Und in der Freizeit hast du ganz viele Möglichkeiten, wieder etwas Neues kennenzulernen und oftmals kommen aus der Freizeit heraus auch deine Freunde. Und dann, wenn du zu Hause bist, in deinem ganzen Umfeld, dann wirst du noch arbeiten müssen oder du gehst zur Schule oder studierst oder bist wie ich halt schon Rentner. Auch dann habe ich noch mein Umfeld und ich habe natürlich die Gemeinde. Die Gemeinde ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, gerade für uns Menschen, die wir mit der Bibel beschäftigen, mit Jesus Christus selber leben. Diese ganzen Punkte sind also die Sachen, die zu deinem Zuhause gehören. Das ist dein Umfeld, das ist dein Oikos. In der Familie gibt es vielleicht 10, 12 Namen. Bei uns zum Beispiel sind das in einer ganz engen Familie mindestens 11 Namen, die dort stehen würden. Unten bei den Nachbarn, da stehen eben auch ganz viele Namen und bei den Freunden auch. Dann kommt die Freizeit, auch da kannst du viele Namen eintragen, Gemeinde sowieso und Arbeiten und Schule auch. Überall in jedes einzelne Feld kannst du Namen eintragen, die alle irgendwie zu deinem Zuhause gehören. Und Jesus hat gesagt, er will uns zu Fischern machen. Fischer sind also Leute, die entweder ein Netz auswerfen oder aber, weil wir edle Fische fangen wollen, werfen wir nur eine Angel aus. Und wichtig ist, dass an einer Angel vorne dran immer ein Köder hängt. Und das Entscheidendste ist überhaupt nicht die Länge der Angel und nicht die hohe Qualität der Angelrolle oder dieses der Nylonschnur und die Länge und so weiter und so fort. Das sind alles Nebensächlichkeiten. Das Wichtigste bei einem Angler ist, dass er für den Fisch, den er fangen will, den richtigen Köder vorne dran hat. Und dieser Köder muss ausschließlich dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Ja, das ist wichtig. Und wenn wir dann in unseren Oikos hineingehen und dann unsere Angeln auswerfen, dann hängt bei mir an dieser Angel ein Modellflugzeug. Bin ich gleich im Bereich der Freizeit, das ist ja auch ein ganz großer Bereich bei denjenigen, die schon aus dem Arbeitsleben ausgeschieden sind, aber es gibt ja auch hier in der Gemeinde einen Modellflieger und einen Modellbaubastler Oder er, wenn er Rentner ist, macht er das? Die fragen mich auf dem Modellflugplatz immer, warum ich sonntags früh, wo ganz viele aus dem Verein da sind, nie da bin. Sonntags früh werden Besprechungen im Verein abgehalten für irgendwelche Veranstaltungen, aber ich bin nie da. Jetzt haben wir es endlich hingekriegt, dass wir uns am Mittwochnachmittag treffen oder Mittwochabend, aber nicht am Sonntagmorgen. Und ich habe den Leuten erzählt, ich bin in der Kirche, ich bin in einer Gemeinde. Da guckten sie erstmal ganz komisch und ich frage dann immer ganz schnell zurück, ja, du nicht? Ich stelle mich als die Normalität dar. Ich stelle es als normal dar, in die Gemeinde zu gehen und an Gott zu glauben. Und mach dem anderen deutlich, wenn er es nicht tut, dass mit ihm irgendwas nicht richtig ist. Ich bin der Normale. Dem anderen fehlt was. Der macht irgendetwas nicht. Das ist eine wunderbare Gelegenheit. Der Vorsitzende unseres Vereines, der hat gesagt, wenn du das nächste Mal wieder in Hannover predigst, dann das möchte ich mir mal anhören. Ja, sag ich, ist in Ordnung, zweiter Advent, komm mal vorbei. Wenn der kann, der wird kommen, der Dieter, glaube ich schon. Aber wichtig ist, dass wir unsere Angel auswerfen und dass wir sagen, ey, ich habe meine Linie und das mache ich so gut, wie es eben geht und ich kann eben auch beim Fliegen darüber sprechen mit den Leuten. Viele Frauen haben einen ganz anderen Oikos, wo sie zu Hause sind. Da drauf ist ein Kinderwagen. Ja? Ich weiß noch, als meine Frau mit dem Kinderwagen immer unterwegs war, die hat noch nie so viel andere Frauen kennengelernt wie zu der Zeit. Oder sie saß mit den Kindern auf dem Spielplatz und hat noch nie so viel andere Frauen kennengelernt, die auch mit ihren Kindern auf dem Spielplatz saßen. Und ganz schnell sprach man darüber, was man denn sonst so macht und wie schön das ist, auch wenn Kinder gemeinsam in der Gemeinde sind. Und viele Frauen, sogenannte Spielplatzfrauen, kamen mit ihren Kindern dann irgendwann auch mal zu besonderen Kinderstunden oder zu Kinderbibelwochen und haben dann gemeinsam dort Gottes Wort gehört. Was auch immer daraus geworden ist, sicherlich ist ein kleiner Grundstock da gelegt worden. Aber das ist der Oikos, das ist das Zuhause, wo man zu einer gewissen Zeit ist. Sagt bitte nie, ich kann das nicht. Ich muss nur die Gelegenheit, die ich wirklich habe, den Köder an der Angel derjenigen oder demjenigen richtig vor die Füße legen. Ach, und dann geht's ja wieder los, nicht? Man kann ja hier beim Fußball, da kann man ja über die Weltmeisterschaft oder über die Olympiade reden oder aber die HSV-Fans, die feiern selten zusammen und trauern meistens zusammen, nicht? Das ist ja also das große Dilemma des Fußballs. Aber wie schön, wenn man denn vom Fußball her solche Bilder sieht, 100% Jesus auf der Stirn und 100% Jesus Fußball spielen. Wie schnell lassen sich dadurch prima Gespräche ergeben, wenn ich innerhalb meines Oikos, meines Zuhauses, das Thema mit meinem Freund aufgreife, in dem er auch zu Hause ist, der wirklich weiß, dass der Ball rund ist und das Spiel 90 Minuten dauert. Plus Verlängerung, wie das heute so ist. Und dann gibt's ja noch einen Lieblings-Oikos, nicht? Das ist hier Kaffee, nicht? Also du hast entweder eine große Lust oder du hast ein Laster, entweder auf Kaffee, Schokolade oder ähnliches oder Kuchen oder ich weiß nicht was, auf ganz viel. Es wird wahnsinnig viel Kaffee getrunken, nicht in den Wohnzimmern, sondern in diesen Coffee-to-go und ähnlichen kleinen Cafés, die es überall gibt. Das ist der Boom schlechthin. Und die Leute, die etwas Geld haben und ein kleines Café aufmachen, denen geht's allen gut. Weil im Moment in Deutschland der Kaffeeboom ganz oben ist. Und es ist wirklich erfreulich zu sehen, wie viele Gespräche es immer wieder gibt bei einer guten Tasse Kaffee. Ich kann nur sagen, trinkt Kaffee so viel ihr könnt und schnackt dabei so viel ihr könnt, bis ihr nicht mehr schlafen könnt. Aber sagt mir bitte nicht, ich kann das nicht. Ihr könnt das. Das ist euer Oikos, das ist euer Zuhause, das ist euer Umfeld, wo es möglich ist. Ihr müsst es nur wirklich ausnutzen und wissen, dass es geht. Die leichteste Art, wo es geht, ist die Art. Viele viele Leute haben einen Hund und es ist erstaunlich, dass immer zur gleichen Zeit, immer an der gleichen Strecke die gleichen Leute mit den gleichen Hunden laufen. Ja? Man trifft sich. Was kann man denn machen? Kann man nicht einfach mal sagen, ist das nicht toll, dass unser Gott uns solche treuen und wunderschönen Geschöpfe an die Hand gegeben hat, die ein Tier und ein Mensch so in Harmonie miteinander kommunizieren und harmonieren können. Ist das nicht toll? Sagt mir nicht, ich kann das nicht. Ihr könnt das, weil ihr die Möglichkeiten durch die entsprechenden kleinen Dinge habt, durch euren Oikos, in dem, wo ihr zu Hause seid. Ihr seid zu Hause mit eurem Hund und der Hund ist auch Oikos, der gehört zu eurem Zuhause dazu. Haben wir noch eine Angel, ganz exemplarisch. Auch die ist ja, ich glaube, überall schon so ein ganz klein bisschen bekannt. Motorradfahren, die Biker, nicht? Heiße Lederdress und dann so richtig schön hier durch das Weserbergland werden große Touren gemacht. Warum? Weil da die Straßen so schön kurvig sind und man hat also richtig Lust dazu. Aber die Biker können nicht stundenlang fahren wie die Autofahrer. Die müssen oft eine Pause machen. Erstens ist der Tank kleiner und zweitens ist die Kraft weg. Und dann braucht man beim Motorradfahren nur einfach mal sagen, ey Alter, kommst du auch nächsten Sonntag zum MOGO? Motorradgottesdienst, die Abkürzung. Aber die kennt jeder. Wer Motorrad fährt, kann mit MOGO was anfangen. Sagt mir nicht, ich kann das nicht. Ihr könnt das. Innerhalb eures Oikos, innerhalb eures Umfeldes, könnt ihr das wirklich ganz einfach machen. Da musst du nicht erst studieren, da musst du nicht erst irgendetwas lernen. Du kannst es wirklich. Die Nachbarin oder dein Freund oder wer auch immer, der weiß inzwischen, dass du irgendetwas mit Gott zu tun hast. Und urplötzlich kommt ihr in einem der nächsten Gespräche auf den Glauben zu sprechen. Sie sagt, sag mal, wieso machst du das eigentlich? Wieso läufst du sonntags früh da immer hin? Ich meine, ich gehe an Weihnachten auch in die Kirche, aber mehr brauche ich nicht. Warum machst du das? Was ist dir so wichtig an der Sache mit Gott? Was würdest du antworten? Hättest du überhaupt eine Antwort parat? Denk daran, dass die nächsten 10, 20, vielleicht 60 Sekunden nach so einer Frage die Top-Gelegenheit ist, um über den Glauben zu sprechen. Lass dir diese Chance nicht aus den Händen gleiten. Du hast dafür gebetet, du hast Zeit und Liebe und Geduld investiert und jetzt ist sie da, deine Chance. Du hast dafür gebetet, dass eine Tür aufgehen soll. Erkenne es, dass die Tür aufgegangen ist und jetzt musst du diese Chance nutzen und musst da auch zugreifen. Paulus hat solche Situationen erbeten und dann auch genutzt. In der Apostelgeschichte 22 bis Kapitel 26 lesen wir allein von 6 unterschiedlichen Verhören, die Paulus über sich ergehen lassen musste. Jedes Mal soll er sich verteidigen, warum glaubst du diesem Jesus? Das war immer wieder die Frage, die ihm gestellt wurde. Und was macht er? Paulus präsentiert das Evangelium, indem er seine Geschichte erzählt. Jedes Mal, wenn er verhört worden ist, hat er erzählt, wie er zum Glauben gekommen ist und was sich alles verändert hat. Und es war immer eine Vorher-Nachher-Geschichte. Vorher war ich so, jetzt bin ich so. Aber Paulus hat jedes Mal seine Geschichte erzählt. Und ich glaube, dass unsere Geschichte mit Jesus das Stärkste ist, was wir zu erzählen haben. Das, was du mit Jesus erlebt hast, das kann dir keiner nehmen. Sie können unsere Überzeugung ablehnen. Sie können uns sagen, unsere Freunde, ich möchte mit diesem Glauben nichts zu tun haben. Sie können uns eventuell vor anderen lächerlich machen. Sie können unsere Fehler aufdecken, auch die Schwächen unserer Gemeinde. Und sicher haben wir viele davon, aber sie können nichts dagegen sagen, was wir erlebt haben. Das kann man nicht. Was du erlebt hast, das hat so viel Kraft, das hat so viel Power. Und ich möchte uns jetzt einmal einblenden in so ein Verhör vor Agrippa und wie Paulus dort seine Geschichte erzählt hat und dabei einige Tipps geben, wie wir unsere Geschichte erzählen können. Zunächst Apostelgeschichte 26, die Verse 1 bis 11, also auszugsweise. Nun wandte sich Agrippa an Paulus und sagte, es ist dir gestattet, in eigener Sache zu sprechen. Paulus hob die Hand und begann dann seine Verteidigungsrede. Angesichts all der Anschuldigungen, die von Seiten der Juden gegen mich erhoben werden, schätze ich mich glücklich, König Agrippa, dass ich heute Gelegenheit habe, mich vor dir zu verteidigen. Und das umso mehr, als du, wie ich weiß, ein hervorragender Kenner aller jüdischen Sitten und Streitfragen bist. Daher bitte ich dich, mich jetzt wohlwollend anzuhören. Das Erste, was er macht, als er die Gelegenheit bekommt, etwas zu sagen, er drückt seine Wertschätzung für sein Gegenüber aus. Er hat eine Haltung von Achtung und Respekt. Du, König Agrippa, bist ein hervorragender Kenner aller jüdischen Sitten und Streitfragen. Er versucht zu verbinden, knüpft an bei dem, was er an dem anderen wertschätzt und was ihnen gemeinsam ist. Dieser Punkt ist ganz wichtig, wenn wir das Evangelium erzählen. Sich mit dem anderen auf Augenhöhe zu begeben, auf eine Linie. Wenn Paulus das Evangelium erzählt, dann hat er es immer so erzählt, dass er der Blöde war, der Dumme, der Zorn verdient hat und Gnade bekommen hat. Das war eine hohe Haltung von Wertschätzung. Denn diese Welt braucht keine Besserwisser, sondern braucht Gnadenanbieter. Nach der Einleitung kommt jetzt seine Geschichte, nicht ausschweifend, sehr knapp. Was meinen früheren Lebensweg betrifft, so gibt es daran nichts, was nicht allen Juden bekannt wäre. Habe ich doch von meiner Jugend an mitten unter meinem Volk in Jerusalem gelebt. Alle wissen und können es, wenn sie nur wollen, jederzeit bezeugen, dass ich damals der strengsten Richtung unserer Religion angehörte, derjenigen der Pharisäer und ihren Regeln entsprechend gelebt habe. Wenn ich nun heute vor Gericht stehe, dann nur, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Gott die Zusage erfüllen wird, die er unseren Vorfahren gegeben hat. Paulus fängt an, ihr kennt mich. Hier bin ich aufgewachsen, ich glaube an das, was im heutigen Alten Testament steht. Also zu der Zeit, wo Paulus lebte, gab es ja das Alte Testament. Das Neue wurde ja erst so langsam geschrieben, aber das Alte gab es. Ich habe mich an diese strengen Regeln des Alten Testaments unserer Religion erhalten und dann erzählt Paulus weiter. Zuerst allerdings war ich auch der Meinung, ich müsste dem Glauben an diesen Jesus von Nazareth mit allen Mitteln bekämpfen. Das habe ich dann auch getan, ausgestattet mit den nötigen Vollmachten von Seiten der führenden Priester, brachte ich in Jerusalem zahlreiche Christen ins Gefängnis und wenn sie zum Tod verurteilt wurden, stimmte ich ihrer Hinrichtung zu. In sämtlichen Synagogen der Stadt habe ich viel Male versucht, die Christen durch Strafmaßnahmen dazu zu zwingen, Jesus zu verfluchen. Ich war so wild entschlossen, diese Bewegung auszurotten, dass ich ihre Anhänger sogar bis in die Städte außerhalb von Judäa verfolgte. Paulus erzählt, wie konsequent er sein Leben gelebt hat. Weil ich diese Überzeugung hatte, habe ich diese Gruppen der Christen sogar gefolgt. Ich war dabei, als Stephanus gesteinigt wurde. Paulus macht deutlich, das ist meine Geschichte, das ist meine Story und er malt darin die Situationen, seine eigenen Situationen. Ich war völlig in meiner Selbstgerechtigkeit gefangen, ich beurteilte, ich verurteilte, ich hasste, ich tötete und das alles, weil diese Menschen ihren Glauben nicht so lebten, wie ich es für richtig hielt. Sein Thema Selbstgerechtigkeit oder Religion. Prägnant und kurz, gefüllt mit einigen Beispielen seiner Selbstgerechtigkeit. Das war sein erster Punkt, sein Leben vor Christus. Der Punkt, den er deutlich macht, selbstgerecht. Und jetzt kommt sein zweiter Punkt, seine Bekehrung, seine persönliche Begegnung mit Christus. Wie wurde Paulus Christ? Apostelgeschichte 26, 12 bis 15. In dieser Absicht reiste ich dann nach Damaskus. Ich hatte die Zustimmung der führenden Priester eingeholt und war mit entsprechenden Vollmachten ausgestattet. Unterwegs, Majestät, es war gegen Mittag, sah ich plötzlich vom Himmel her ein Licht aufleuchten, ein Licht, das heller war als die Sonne und das, was mich und meine Begleiter von allen Seiten umgab. Wir alle stürzten zu Boden und ich hörte eine Stimme auf Hebräisch zu mir sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Du schlägst vergeblich gegen den Stock des Treibers aus. Herr, sagte ich, wer bist du? Der Herr antwortete, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Paulus erzählt, ich bin Jesus begegnet, genauer, er ist mir begegnet, und zwar wo? Auf dem Weg nach Damaskus. Wann? Gegen Mittag. Wie? In einem hellen Licht. Und als Ergebnis wurde mir das ganze Ausmaß meiner Schuld bewusst. Ich erlebte, was ich noch nie erlebt hatte. Gnade. Und in dem Moment wurde aus dem selbstgerechten Ankläger ein Empfänger der Gnade Gottes. So war es, so habe ich es erlebt. Und jetzt kommt der dritte Punkt, nämlich was sich dadurch verändert hat. Apostelgeschichte 26, 19 bis 20. Angesichts dieser Erscheinung vom Himmel, König Agrippa, gab es für mich nur eins. Ich gehorchte dem, was mir gesagt worden war und verkündete die Botschaft von Jesus zunächst in Damaskus und Jerusalem, dann in ganz Judäa und schließlich unter den nichtjüdischen Völkern. Überall forderte ich die Menschen auf, ihre verkehrten Wege zu verlassen, zu Gott umzukehren und ein Leben zu führen, das dieser Umkehr angemessen ist. Klare Sache, oder? Was macht Paulus? Er erzählt seine Geschichte, wie er das erlebt hat, und diese Geschichte hat eine ganz klare Struktur. Das war mein Leben, bevor ich Jesus kennengelernt habe. Das hat mich geprägt. Das waren meine... Weiter? Noch ein Bild weiter, bitte. Noch weiter? Das, danke. Das waren meine Überzeugungen und da heraus habe ich so und so gehandelt. Und dann bin ich Jesus begegnet und er beschreibt in knappen Sätzen seine Bekehrung. Er hat einiges weggelassen, er hat sich ganz einfach auf das Wesentliche beschränkt. Und dann erzählt er, wie sich sein Leben verändert hat, auch nicht in allen Einzelheiten, aber was es ihm bedeutet und was sich daraus für sein Leben jetzt ergibt. Ein ganz klares Vorher-Nachher-Schema. Und zum Schluss fordert er immer eine Reaktion, stellt eine Frage, Apostelgeschichte 26, 27 und bis 29. König Agrippa, glaubst du den Ankündigungen der Propheten? Ich weiß, du glaubst ihnen. Agrippa erwiderte, es dauert nicht mehr lange und du überredest mich noch dazu, dass ich selber Christ werde. Ob es nun kurz oder lang dauert, sagte Paulus, ich bete zu Gott, dass nicht nur du, sondern alle, die mich hier hören, mir gleich werden, die Fesseln natürlich ausgenommen. Merkt ihr, wie Paulus seine Geschichte einsetzt, um zur Entscheidung für Jesus zu rufen? Er erzählt sie nicht nur, sondern er fragt, glaubst du das auch? Ich bete, dass du es tust. Und er steht da vor so einem Bezirkskönig. Ist das nicht spannend? Wann hast du das letzte Mal deinen Freund ganz konkret diese Frage gestellt? Glaubst du das auch? Ich habe immer wieder die Frage an die jungen Leute gestellt, als ich im Jugendkreis noch war. Was hindert dich daran, eine Entscheidung für Jesus zu treffen? Und zwar heute, jetzt. Wenn mir dann jemand sagte, eigentlich nichts. Ja, sag ich, dann lass uns das doch tun. Wir müssen da ein bisschen hinterher sein. Wir müssen das deutlich machen. Merkt ihr die Kraft einer Geschichte, diese Vorher-Bekehrung durch Christus und Nachher-Elemente? Ihr Lieben, ich möchte euch Mut machen, dass ihr euch einmal hinsetzt und ganz neu eure Geschichte mit Jesus aufschreibt und nicht nur irgendwie, setzt euch einmal hin und überlegt, was der springende Punkt deiner Vorher-Nachher-Geschichte war. Was war dein Leben ohne Jesus? Schreibt nicht alles aus, aber der Aspekt, der leitend war. Viele Christen machen sich nie die Mühe, ihre Geschichte mal auf den Punkt zu bringen und deshalb erzählen sie sie auch nicht. Es lohnt sich, einen Blick in unser Innerstes zu werfen, um die dreifache Grundlage deiner Geschichte noch einmal festzumachen. Was ist der Schlüsselbegriff? Wer warst du, bevor du Jesus kennengelernt hast? Und die zweite Frage dann, wie hast du Jesus kennengelernt? Und als drittes, was ist der Schlüsselbegriff, der beschreibt, wer du jetzt bist, nachdem du mit Jesus unterwegs bist? Das heißt ja nicht, dass alles in Ordnung ist, aber da hat doch eine Wende stattgefunden. Gott möchte mit dir leben, weil er dich liebt. Und ich möchte zurückkommen zur Bekehrung von Paulus, da habe ich ja eben was weggelassen. Als Jesus Paulus auf der Straße nach Damaskus begegnet, da sagt er ja auch noch Folgendes, das haben wir in der Schriftlesung gehört. Doch jetzt steh auf, denn ich bin dir erschienen, um dich in meinen Dienst zu stellen. Du sollst bezeugen, was du heute gesehen hast und was ich dir noch zeigen werde. Vielleicht ist ja diese Aufforderung, steh auf, für dich. Vielleicht brauchst du diese Ermutigung oder diese Hilfe. Erzählt euch doch diese Woche eure Geschichten im Hauskreis beziehungsweise an diesem Donnerstagskreis um 19.30 Uhr und feilt an euren Geschichten, feilt an der Klarheit und Sprachfähigkeit unter der Leitung des Heiligen Geistes, der euch ja gegeben ist. Ich wünschte, jeder von uns würde in der kommenden Woche mal seine Geschichte mit Jesus in kurzen Sätzen aufschreiben. Nicht viel mehr als 100, höchstens 200 Worte. Haltet euch auch an die Regel, die Billy Graham immer gesagt habe, kein Satz länger als 12 Worte. Das macht immer alles spannend. Und lest sie euch vielleicht am Donnerstagabend einfach gegenseitig vor. Das macht Mut. Ganz normale Menschen, die ein ganz normales Leben führen an der Hand eines übernatürlichen, liebenden Gottes. Und dieser Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der segne euch dabei. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr unser Gott, Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich, dass du mit uns deine Geschichte hast und die Geschichte zwischen uns und dir, die ist so spannend, die ist so einmalig und die ist so einzigartig, Herr, dass es sich lohnt, diese Geschichte anderen Menschen zu erzählen. Und ich bitte dich, Herr, nimm du uns alle Verzagtheit, nimm du uns alle Angst, gib du uns mehr Mut und gib du uns mehr dynamische Kraft, Herr, mit dieser Geschichte in unser Umfeld hineinzugehen, um deutlich zu machen, Herr, dass du nach wie vor ein ganz großer, liebender Gott bist, der wirklich möchte, dass Menschen in Ordnung kommen. Danke, Herr, dass dazu zu so vielen Gelegenheiten in Zukunft auch Zeit ist. Amen.